Sauerstoff produzieren, Schadstoffe filtern, CO2 speichern. Es gibt noch weitere regulierende Leistungen der Natur, etwa die Produktion von Sauerstoff, das Filtern von Schadstoffen aus der Luft oder das Speichern von CO2 in Wäldern, Böden und Mooren. Auch das Bereitstellen von Wasser gehört dazu. Wie überhaupt der Wasserkreislauf ein in sich geschlossenes natürliches System darstellt, das durch Beeinträchtigungen von außen rasch gestört werden kann. Das zeigt sich am Beispiel des Kilimanjaro. Seine schneeglänzende Kuppe ist legendär. Aber der Berg mit seinen berühmten Vegetationszonen ist mehr als ein charismatisches Fotomotiv. Denn genau genommen ist der Kilimanjaro nicht nur der größte freistehende Berg der Erde, sondern auch eine Art Wasserturm, der wertvolles Nass für mehr als 1 Million Menschen in einer sonst sehr trockenen Landschaft bereithält. Am Kilimanjaro selbst herrscht ein eigenes Klima. Der Vulkan sorgt für Steigungsregen und ausreichend Feuchtigkeit. Dabei spielt die Vegetation eine zentrale Rolle, besonders der Wald an den Hängen mit seinen Flechten und anderen Epiphyten. Dieser melkt Wasser aus den Wolken und hilft dabei, es langsam in den Boden eindringen zu lassen. Auch stabilisiert er die Böden bei Starkregen und sorgt letztlich dafür, dass sauberes Wasser in Quellen als Trinkwasser und für die Bewässerung wieder zutage tritt. Doch der Wald ist von oben her gefährdet. Hauptsächlich durch Feuer, die manchmal absichtlich gelegt werden, um wilde Bienenstöcke auszuräuchern und ihren Honig zu sammeln, die manchmal aber auch unabsichtlich ausbrechen. Der Klimawandel verstärkt ihren Häufigkeit noch. Auch hier löst eine Veränderung wieder weitere aus. Durch die zahlreicheren Brände wächst dort eine Erika-Vegetation, die schneller brennt als der ursprüngliche Wald. Ein sich selbst verstärkender Effekt tritt in Kraft. Mittlerweile liegt die obere Waldgrenze um rund 300 Meter tiefer als Ende der 1970er Jahre. Diese Veränderung wirkt unbedeutend. Damit verbunden gehen jedoch geschätzte 20 Millionen Kubikmeter Nebelwasser jährlich verloren. Das entspricht dem Wasserbedarf von rund 1 Million Menschen pro Jahr.